Others play music too. Dark. and mysterious. Click, click. I stop now. You have to be creative. Creative! Be creative! Du kleine Maus, ich muss hier raus, ganzen Tag vom Rechner. Give me the coke. Marcello. Marcello. Marcello, Marcello. Ah, yeah. Come on, get the dance with me. Marcello, dance with me. Marcello, dance with me. Oh, yeah. Come on, let's dance, Marcello. Marcello? Marcello? Yes, just a joke. I like the name Marcello. Marcello, give me the coke. Marcello, give me the coke. Oh yeah. Hey, I know you have it. Come on. Come on. Come on. Come, come, come, come, come. Come, come, you. Marcello. This is the sound of Dirty Deeds. Everybody knows him as a UK master of sound. Bongo, give me the bongo. Bongo. We'll be right back. Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. side. Rebel 1, Rebel 2, Rebel 3, Rebel 4. Mein Freund. kleines Sandmännchen. Sandmännchen, kleines Sandmännchen, tu das Zeug bitte in die Augen. Ich will müde werden, du Sandmännchen, du. Bau, bau. John Chipmunk. The one with the big brain. Sandmännchen, kleines Sandmännchen. Ey, der war gut. Der Sandmännchen-Song. Der Sandmännchen-Song war gut, oder nicht, Martin? Ich lach mich hier schrottig. Sandmännchen, kleines Sandmännchen, tu es bitte in die Augen. Mach mich müde und ich wach, oh kleines Sandmännchen. Ich mag die doch auch. Sandmännchen, kleines Sandmännchen, mach mich müde heut Nacht. Streu mir das Zeug in die Augen. Ich in die Nase. Oh Sandmännchen, oh Sandmännchen, Sandmännchen. Autotune singing. Sandmännchen, oh kleines Sandmännchen. Total War. Kill 'em all. Kill 'em all. Kill 'em all. All. This is brain manipulation. Brain manipulation. Marcello, I do brain manipulation. Hello. Fly, fly so high.